in fremdem Land ziehen wir durch Stein und Sand. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Irgendwo und vogelfrei, 100 Mann und du bist dabei. Irgendwo in fremdem Land ziehen wir durch Stein und Sand. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Irgendwo und vogelfrei, 100 Mann, du bist dabei. Und so im Land gehen wir durch Stein und Sand. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Irgendwo in meinem Land gehen wir durch Stein und Sand. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Irgendwo wir kommen frei, 100 Mann, du bist dabei. Irgendwo im fremden Land gehen wir durch Stein und Sand.